umkehren, unsterblichen Glauben an die Freiheit und ihren unerschütterlichen Entschluss, den Kampf bis zum Siege weiterzuführen, zu bekräftigen. In diesem Kampf, der für ihn ein Kampf um sein oder nicht sein ist, kann es nun einen Ausgang geben, unseren gemeinsamen Dienst.